Ausländische Gäste, darunter die Delegation von dem Rat des Kim Il-sung und Kim Jong-il-Fungs und dessen Mitgliedern und die Delegation der japanisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft in der japanischen Präfektur Fukuoka, legten am 4. Oktober an den Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansudae Blumensträuße nieder und verneigten sich davor.